Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Meine Lebenslüge. Gibt es in eurem Leben eine Lüge, eine große Lüge, die ihr vielleicht schon lange mit euch herumtragt? Eine geheime Welt, von der niemand etwas weiß oder ja, vielleicht nur der ein oder andere etwas ahnt? Gibt es etwas, mit dem ihr euch selbst permanent belügt oder eben eure Umwelt permanent belügt? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 567 8111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 567 8110. Meine Lebenslüge, Thema heute Nacht hier bei mir, bei Domian. Erste Anruferin, das ist Melanie und Melanie ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Melanie. Hallo. Hallo. Deine Lebenslüge. Ja, also ich bin 26 Jahre alt und ich bin Referendarin auf einem Gymnasium, bin also verheiratet, habe ein Kind und ich habe mich in einen Schüler verliebt, der ist 16 Jahre alt. Ja, und wir sind jetzt seit 13 Monaten zusammen und ja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll, weil meine Familie, weil ich die praktisch anlüge, also hintergehe. Aber ich liebe ihn unsterblich. Es gibt ja noch ein größeres Problemfeld außerhalb, nicht größer, ein anderes großes Problemfeld. Also du bist angehende Lehrerin. Ja, genau. Du kannst dir deinen Beruf und deine Beamtenlaufbahn, kannst du vergessen, ne, wenn das rauskommt. Ja, das stimmt, ja, ich weiß. Das kommt auch noch hinzu. Seit ein paar Monaten, sagst du, seid ihr zusammen? Ja, genau, seit 13 Monaten. Von wem ist dieses Zusammensein denn dann ausgegangen? Hast du ihn gezielt angesprochen? Hast du ihn angemacht oder ist es von ihm ausgegangen? Wie kam es? Nein, also es war so, hat er Unterrichtsmaterialien abgeholt, also bei mir daheim. Und da hat es eigentlich bei beiden gefunkt. Also es kam von beiden Seiten. Ja gut, aber funken, was heißt funken? Da kann man in so einem 16-jährigen Jungen vielleicht nett und attraktiv und charmant finden. Aber was bedeutet denn dieses Funken, dass es so eingeschlagen hat, dass du gleich gesagt hast, ich muss mit dem zusammen sein? Ja, eigentlich schon, ja, kann man sagen, ja. Wir konnten uns gut unterhalten und es hat eigentlich direkt gefunkt bei beiden. Ja, das habe ich jetzt so verstanden, aber ich wollte es eigentlich erklärt bekommen, dass das so tief gleich eingeschlagen hat. Wie kam das? Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber wir haben halt beide gemerkt, dass wir zusammengehören. Mhm. Woran merkt man das denn beim ersten Mal? Ja, also wir waren dann auch irgendwann per Du und ja, haben uns intensiv unterhalten und ja, dann haben wir uns irgendwann da mal geküsst. Wie beim ersten Mal schon? Ja, wir haben uns erstmal so eine Stunde unterhalten. Das war bei dir intensiv, auch über private Sachen und. Das war bei dir zu Hause. Genau, ja. Dein Kind war auch anwesend. Ja, aber das ist ja erst ein Jahr alt, das kriegt das ja alles noch nicht so mit. Mhm. So, ich stelle mir das so vor, da kommt dieser 16-jährige Bengel zu dir und will da irgendwas abholen. Du findest den nett und süß oder toll oder weiß ich was. Und es kommt beim allerersten Mal gleich dazu, dass man sich küsst. Ja, lieber auf den ersten Blick sozusagen. Ist mir sehr schwer nachvollziehbar, Melanie. Vor allen Dingen, wie du in deine Situation als Lehrerin. Aber wer hat denn nun den, ich meine, da muss ja auch ein Tabu gebrochen werden. Du bist die Ältere, die Erfahrenere. Wer hat denn das Tabu gebrochen? Wer hat geküsst? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Wer ist näher rangegangen? Eigentlich beide, kann man sagen. Also. Aber ich sage mal, wenn du nicht gewollt hättest, wäre das nie passiert. Er hätte dich wahrscheinlich nicht so massiv angebaggert, oder? Das könnte vielleicht sein, ja. So, dann habt ihr euch privat unterhalten, ihr habt euch gut unterhalten, habt euch verstanden, dann habt ihr euch geküsst. Bei dir im Wohnzimmer, auf der Couch oder wo auch immer. Ja. Und dann? Ja, und dann haben wir gemerkt, dass wir zusammengehören. Aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich verheiratet bin, aber... Entschuldigung, das klingt mir so albern. Da kommt ein Junge für ein paar Stunden zu dir und dann sagst du, wir haben gemerkt, dass wir zusammengehören. Mhm. Wie kann man das denn merken? Erklär mir das mal. Ja, ich habe ihn ja schon vorher gekannt. Aber ihr habt euch privat noch gar nicht unterhalten. Du fandst ihn wahrscheinlich nur äußerlich sehr anziehend, oder? Ja, das schon, ja. Mhm. So, erzähl's trotzdem mal weiter. Ihr habt dann gemerkt, dass ihr zueinander gehört und dann? Ja, und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich zwar verheiratet bin, aber dass ich ihn eigentlich mehr liebe wie mein Mann, weil mein Mann auch nicht so viel Zeit für mich hat. Also mein Mann ist Arzt, der arbeitet in einem Krankenhaus und dann hat öfter eine Schicht, also Nachtschicht oder ja. Frühschicht, Spätschicht und... Das hast du ihm auch am ersten Tag gesagt, dass du ihn mehr liebst als deinen Mann? Nein, das nicht, später erst. Mhm. Mhm. So, und durch diesen, das war also der erste Tag, kam alles dann so in die Gänge und seitdem seid ihr zusammen, mehr oder weniger. Ja, genau. Was heißt das denn, zusammen sein? Wie oft seht ihr euch? Ab und zu. Also ich will mal sagen, wenn mein Mann nicht daheim ist, kommt er ab und zu mir. Mhm. Ja. Und unterrichtest du ihn zurzeit auch? Ja, ich habe ihn in Englisch und Mathe. Mhm. Wie ist die Situation in der Klasse? Ist das nicht für dich sehr schwer, das dann hinzukriegen, ein relativ neutrales Verhältnis zu dem jungen Mann zu haben? Es ist schon schwer, ja, aber bis jetzt hat es noch keiner gemerkt, Gott sei Dank. Mhm. Wobei natürlich Schüler sehr aufmerksam sind und jede Kleinigkeit mitkriegen, ne? Mhm, das stimmt, ja. Ahnt dein Mann irgendetwas, ansatzweise? Nein, gar nichts. Und nun, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo die Liebe hinfällt und wenn die Liebe groß ist und so weiter. Aber Melanie, entschuldige mich, wenn ich das so sage, es erscheint mir schon alles doch eine Nummer sehr naiv. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen? Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre. 4 Jahre. Und du bemängelst in dieser Beziehung, dass er einfach nicht genug Zeit für dich hat? Ja, genau. Liebst du ihn denn noch? Ja, das schon. Das schon. Aber meinen Schüler halt mehr. Mhm. Und du hast ein Kind von deinem Mann. Genau. Das ist 1 Jahr alt. Ja. Mhm. Gibt es Gedankenspiele bei dir, was werden soll in der nächsten Zeit? Dramatische Gedankenspiele, ich verlasse meinen Mann und gehe mit dem Kleinen zusammen? Nein, eigentlich nicht. Also, weil da ist ja auch nur das Kind mit im Spiel. Mhm. Und das will ich meinem Kind eigentlich nicht antun. Mhm. Ihr habt Sex miteinander, natürlich. Ja. Wie ist der Sex? Eigentlich besser wie mit meinem Mann. Mhm. Und er gefällt dir äußerlich auch besser als dein Mann? Ja. Mhm. Wäre es jetzt zu böse, wenn ich jetzt sage oder frage, ist das eigentlich vielleicht nur eine reine Sexgeschichte, die du dir daran holst, weil du es einfach scharf geil findest, mit so einem jungen Kerl zusammen zu sein? Nein, das kann man nicht sagen. Nein. Mhm. Mhm. Schwierige Sache, Melanie, schwierige Sache. Und du riskierst, wie gesagt, deine ganze Ausbildung, deinen Job. Wenn das rauskommt, fliegst du raus. Mhm. Kommst du nicht in die Beamtenlaufbahn. Mhm. Das nimmst du alles so hin? Das nimmst du alles so hin? Es darf halt nicht auffliegen, finde ich, aber... Ja, du erzählst es nun mal gerade hier vor Hunderttausenden von Leuten, ne? Mhm. Hast du auch über die Möglichkeit nachgedacht, diese ganze Sache sein zu lassen, es wieder zurückzufahren? Ja, schon, aber es ist sehr schwer für mich. Dass das nicht leicht ist, davon gehe ich aus. Das glaube ich schon. Mir sagt irgendwie alles, lass es sein. Mhm. Und wenn du diesen jungen Mann so sehr liebst, wirst du vielleicht in 1 oder 2 Jahre das auch noch wissen. Und dann ist er noch viel, dann ist er wesentlich älter. Er ist vielleicht nicht mehr dein Schüler und dann können sich vielleicht noch Dinge ergeben. Aber im Moment, das ist ein 16-jähriger Junge, es ist dein Schutzbefohlener mehr oder weniger. Du bist die Lehrerin von ihm. Du hast ein Kind und du sagst sogar, dass du deinen Mann liebst, aber du einfach nur bedauerst, dass ihr euch nicht so oft seht. Mhm. Vielleicht solltest du dich vielleicht auch mit deinem Mann ein bisschen mehr auseinandersetzen. Hast du ihm das mal gesagt? Hast du diese Kritik mal formuliert, dass er zu wenig für dich da ist? Nein, eigentlich noch nicht. Nein. Vielleicht wird der ja auch aus allen Wolken fallen, wenn der merkt, dass du gar nicht so zufrieden bist mit allem. Mhm. Voll reingelaufen, ne? In die Misere. Ja. Und dieser besagte erste Abend, von dem du gerade erzählt hast, oder erste Nachmittag, ich glaube, das war der große gravierende Fehler, dass du dich hast da gehen lassen. Mhm. Und gerade als Lehrerin muss man doch, glaube ich, da auch sehr diszipliniert sein, dass man jedem Impuls nachgeht, mit jedem netten Schüler irgendwie anzubandeln, den man toll oder geil findet. Mhm. Mhm. Aber es ist nun mal passiert. Und es ist passiert, ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja. Zurückfahren, das Ganze. Und wenn du es aufdeckst, du kannst es ja gar nicht aufdecken. Wenn du es aufdeckst, ist alles kaputt. Deine Ehe ist kaputt, dein Beruf ist kaputt. Also du hast ja gar keine andere Wahl, als zurückzufahren. Mhm. Oder du gehst von der Schule weg. Oder er geht von der Schule weg. Das ist doch alles verrückt, das ist doch alles Wahnsinn. Mhm. Raus aus der Nummer, finde ich. Ja, ich weiß, schwer und Herzschmerz und weiß ich was alles. Aber du hast auch eine Verantwortung, Mensch, deinem Kind gegenüber. Mhm. Auch deinem Mann gegenüber und der Ehe gegenüber. Und du sagst, du liebst ihn, dann tu erstmal was an deiner Ehe. Und wenn da alle Dinge gescheitert sind, die man tun kann, dann guck dich nach einem anderen Mann um. Aber nicht einfach so. Mhm. Ich werde versuchen, ja. Vielleicht. Mehr kann man gar nicht dazu sagen. Ich kann da nicht mehr zu sagen, Melanie. Mhm. Ah, ihr jungen Mädchen. Junge Lehrerin mit 26. Mann, Mann. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Oh weia. Hoffentlich hat jetzt der Direktor nicht zugehört. Eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung noch. Und zwar bezieht sich Horst, 35 Jahre, auf die erste Anruferin gestern, die Angst hatte, sich von ihrem langjährigen Freund zu trennen, weil der wiederum androht, sich dann das Leben zu nehmen. Und da schreibt der Horst, die erste Anruferin sollte ihren Freund laufen lassen. Das ist für mich kein Mann, sondern ein Weichei. Und eine Rückmeldung noch zu letzter Woche. Wenn ihr euch erinnert, vielleicht wenn ihr Stammzuschauer oder Zuhörer dieser Sendung seid, ich hatte ein Gespräch mit zwei Jungs, die illegale Rennfahrten, Autorennen veranstalten nachts in Städten und nachts auf der Autobahn und mit 180 über Landstraßen rasen oder durch die Städte rasen. Und das war ein sehr heftiges Gespräch, weil ich denen vorgeworfen habe, dass sie letztendlich lebende Zeitbomben sind und vielleicht irgendwann für den Tod oder für schweres Unglück oder den Tod von anderen Menschen verantwortlich sind. Und habe sie auch beschimpft. Ich habe auch gesagt, du bist ein Idiot, dass du das machst, und ich wünsche dir, dass du sehr schnell von der Polizei gefasst wirst. Dazu schreibt Frank, wie kann man jemand, der sich öffentlich in der Sendung preisgibt und möglicherweise Hilfe sucht, nur mit Idiot bezeichnen? Kein Wunder, dass einige junge Leute aggressiv sind und auf diese Weise auf die Barrikaden gehen. Tolle Sendung, aber grottenschlechter Moderator. Frank aus, ich weiß nicht wo. Ich finde Frank nach wie vor, ich hätte Ihnen vielleicht vorschlagen können, dass Sie sich irgendwo an eine Rennstrecke wenden, Nürburgring oder so etwas, um da Ihren Geschwindigkeitskick zu leben. Aber ich glaube, es ging denen gar nicht um den Geschwindigkeitskick, denen ging es um den Kick, eventuell einen Unfall zu haben. Und wer so etwas macht, das ist und bleibt für mich ein Idiot, da gibt es gar nichts zu reden. Wir lesen und hören immer wieder von den schweren und allerschwersten Unfällen, die durch solche illegalen Rennen verursacht werden. Und da ist meine Toleranzschranke wirklich absolut dicht und absolut runter. Wir machen weiter mit Frage in meine Regie, mit Sebastian. Sebastian ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Hi. Lebenslüge. Kein ja. Schönes Thema, ernstes Thema. Was ist bei dir? Ja, ernstes Thema, ja. Und zwar, also wie gesagt, ich bin 21 bis jetzt. Ja. Bis jetzt, ja, noch geworden, ich werde auch älter. Ja. Und ich bin vor 3 Jahren zu Hause ausgezogen, weil es Probleme mit meinen Eltern gab, die man halt als Jugendlicher hat. Wie lange darf man wegbleiben, was darf man mit 18 und solange du die Füße unter meinen Tisch stellst und wie Eltern halt sind. Mhm. Also es gab keine richtig großen Konflikte, sondern die üblichen Reibereien, die man als Jugendlicher mit Eltern hat. Ja, es gab auch mal größere Konflikte, und weil meine Freundin teilweise bei mir eingezogen ist und aber so halt, man hat halt so Probleme, denke ich mal. So, dann hast du die Faxen dicke gehabt und hast gesagt, ich zieh aus. Ja, das habe ich dann so festgestellt für mich. Mhm. Wo bist du da als 18-Jähriger einfach so hingezogen? Ich bin erstmal, bin ich noch zu Hause geblieben. Ich habe nur die Sache in den Raum gestellt, dass ich halt ausziehe. Mhm. Und habe mich dann nach einer Lehrstelle umgeguckt. Mhm. So im Handwerk als Zimmermann hatte ich mir ausgesucht. Mhm. Hatte ich auch vorher schon so im Blick gehabt. Und bin dann auch eingeladen worden zum Gespräch und bin auch angenommen worden, habe den Vertrag unterzeichnet. Meine Mutter hat ihn auch unterschrieben. Mhm. Nur, dass der Vertrag halt mit dem Zusatz war, dass wenn der Schulabschluss am Ende des Jahres nicht da ist, dass dann die Lehrstelle auch nicht da ist. Also du warst da noch Schüler, als du den Vertrag unterschrieben hast? Ja, da war ich auch noch 17. Mhm. Ja. So. Und der Schulabschluss war am Ende des Jahres nicht da. Aha. Das heißt, die Ausbildungsstelle auch nicht. Mhm. So, nur war ich zu dem Zeitpunkt schon ausgezogen. Mhm. Also ich bin anderthalb Monate vorher ungefähr von zu Hause raus. Mhm. Wohin bist du da gezogen? Zu meiner Freundin, zu meiner damaligen. Ja. Wir waren da schon 3 Jahre zusammen, also wir waren ziemlich lange zusammen. Wir haben uns schon in der Gesamtschule kennengelernt. Mhm. Und also zur Freundin gezogen, aber keine Lehrstelle gehabt? Keine Lehrstelle, ja. Mhm. Nur, dass meine Eltern halt davon ausgegangen sind, dass ich die Lehrstelle habe. Aha. Du hast dann auch Kontakt weiter mit deinen Eltern gehabt? Wie vorher, ich bin hingefahren zu meinen Eltern, ich habe die Zeiten abgepasst, so dass ich sagen kann, ich komme gerade von der Arbeit, ich habe mir teilweise einen Blaumann angezogen. Mhm. Und also du bist, um das nochmal festzustellen, du bist ja nicht in großen Streit ausgezogen, sondern du hast gesagt, ich zieh zu meiner Freundin, aber wir bleiben gut in Kontakt. Ich besuche euch oft und wir leben halt auch gemeinsam, halt aber nicht mehr unter einem Dach. Ja, also es gab schon im Streit, aber es hat sich halt dann, als ich dann gesagt habe, ich ziehe aus, hat sich das dann alles wieder ein bisschen gelegt und was hast du denn hinterher verstanden wieder. Mhm. Du hast also dann deinen Eltern vorgespielt, du hättest die Lehrstelle. Ja. Das war jetzt vor 3 Jahren. Ja, seit 3 Jahren. Und meine Eltern glauben, also sind fest davon überzeugt, dass ich mittlerweile im dritten, halben, also im vierten Lehrjahr, wie man sagt, halt drin bin und dass ich bald meine Lehre abschließe. Sie glauben, dass ich befriedigende Leistungen in der Berufsschule bringe. Ja. Und du spielst das seit 3 Jahren vor? Seit 3 Jahren, ja. Und spielst auch vor, heute auf der Arbeit, heute haben wir viel zu tun gehabt und erzählst von der Arbeit gar? Ich erzähle von der Arbeit, ja. Was wir gemacht haben, dass sich mein Kollege auf den Daumen gehauen hat und ich erzähle von Presslufthämmern. Ja, lustig ist das nicht, aber es ist natürlich verrückt, wenn man sich das vorstellt. Doch. Wohnst du denn immer noch bei dieser Freundin? Nein, gar nicht mehr. Die hat mich also, da ich nicht gearbeitet habe, dass ich also in meinem, sag ich mal, jugendlichen Stolz oder Leichtsinn oder was auch immer gedacht habe, cool, jetzt erstmal ein bisschen ausspannen und so, das alles noch vergessen, habe ich halt nicht gearbeitet, habe mich auch nicht mehr beworben. Bis heute nicht? Du hast in den ganzen 3 Jahren... Doch, nein, ich habe mich nach, sag ich mal, 1,5 Jahren habe ich mich beworben, bis dann halt diese Frage kam, was haben Sie in den 1,5 Jahren gemacht? Mhm. Und da konnte ich absolut gar nichts drauf antworten. Mhm. Und dann habe ich halt dem damaligen, wo ich mich beworben habe, dem Meister, habe ich ihm das erzählt. Mhm. Und da kam auch dann 2 Wochen später direkt die Absage. Mhm. Und das hat mich ja noch ziemlich entmutigt. So, wie ist die Situation heute? Hast du jetzt einen Job oder hast du jetzt eine Lehrstelle momentan? Nee, auch nicht. Arbeitest du denn irgendwo? Ich mache nebenbei, arbeite ich manchmal als Kellner in der Gaststätte. So Jobs einfach? Jobs, aber das bringt nicht so viel rein. Ich wohne mittlerweile bei einem Freund, da mich meine damalige Freundin rausgeschmissen hat. Mhm. Und haben denn das, das wissen deine Eltern auch, dass du nicht mehr bei der Freundin wohnst? Das wissen sie nicht, nein. Aber die denken immer noch, dass die du... Die denken auch, dass ich mit ihr zusammen bin. Aber spricht sich da, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber spricht sich das nicht irgendwie so rum? Dass nee, meine Eltern wohnen noch in Hamburg. Mhm. Ich bin von Hamburg in den Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Ach so, na gut, da ist die Distanz groß, da kann man viel verschleiern. Ja. Mhm. Da fällt also eigentlich ziemlich nichts auf. Da wäre auch, dass ich meine damalige Freundin mit meinen Eltern nicht verstanden habe. So. Aber wenn du jetzt mal in Siegkreis wohnst und deine Eltern in Hamburg, dann kannst du doch nicht so nach der Arbeit zu den Eltern fahren und sagen, hier, die arbeite heute so. Nein, wenn ich am Wochenende bin ich schon öfter nach Hause gefahren auch. Aber dann fährt man doch nicht mit Blaumann nach Hause. Doch, schon. Ja, am Wochenende. Wenn ich sage, ich bin direkt von der Arbeit nach Hause gefahren und das habe ich für euch gemacht, Eltern, und seid mal stolz auf mich und die waren auch stolz. Also eine perfekte Lüge. Eine perfekte, unverschämte Lüge, ja. Ja. Kriegst du nicht mittlerweile, abgesehen jetzt von der Lügerei, auch so das Muffensausen, was deine eigene Existenz und dein Leben anbelangt, dass du nichts aus deinem Leben machst, dass du keine Ausbildung hast, dass das gar nichts vorangeht irgendwie? Ja, doch, die kriege ich schon, weil ich habe mit um 19 Jahren habe ich einen Kredit aufgenommen, über 2000 Mark. Wer hat dir denn damals einen Kredit gegeben? Meine Bank, die Sparkasse. Die hat... Ganz normal, ich hatte mir einen Kredit gegeben. Ich habe gesagt, also für eine Wohnungseinrichtung und für Waschmaschine, Kühlschrank. Einfach so, obwohl du gar keine Sicherheiten hattest, keinen Job hattest, nichts. Das Konto wurde damals von meinen Eltern noch unterschrieben. Mhm, ach so. Und die haben sie als Sicherheit noch anerkannt. Das Geld hast du verprasst? Nicht verprasst, wir haben schon eigentlich für die Wohnung gekauft, aber mittlerweile ist es ja... raus, ne? Mhm. Also es ist ja, ich habe nichts mehr mit der Frau halt. Mhm. Das heißt, du hast auch nicht mehr die Möbel, die du da damals gekauft hast? Oder? Also das ist jetzt irgendwie weg, das Geld. Das ist weg, ja. Ja. So, wie soll es weitergehen? Wichtige, entscheidende, gravierende Frage. Ja, das weiß ich eigentlich selber nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass du eine riesen Last auf dir trägst, die von Tag zu Tag schwerer wird, ne? Ja. Und je länger du wartest, desto schlimmer wird's. Desto schlimmer wird's, genau. Mhm. Das ist das. Man wirklich, man hat ja Respekt vor seinen Eltern und man will sie nicht enttäuschen und man kommt in die Spirale rein. Und dann es ist wie eine Spirale. Du hast sie unendlich enttäuscht und wenn sie es rauskriegen, wirst du sie unendlich verletzen. Damit. Ja, genau. Genau. Bist du Einzelkind oder gibt's noch Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Also noch schlimmer, da ist ja immer so, ne, alles fokussiert. Familie, genau, alles auf den einzelnen Sohn. Hast du eine Idee, wie du da rauskommen könntest? Für dich schon mal so überlegt, irgendwas? Ich habe am Anfang überlegt, ob ich dann vielleicht doch irgendwie eine Ausbildung anfange oder wie ich es machen soll, aber man glaubt es ja nicht. Irgendwann denken dann die Eltern, der fährt immer noch den alten Polo oder was weiß ich, die fahre ich mittlerweile auch nicht mehr und ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht dann irgendwie in 6 Jahren immer noch sagen, ich verdiene immer nur noch knapp 900 Mark. Also das Wasser steht bis zum Hals, ne? Ja, langsam. Das Wasser steht absolut bis zum Hals. Langsam schon, jetzt wo die Ausbildung langsam vorbei sein sollte schon. Mhm. Die imaginäre Ausbildung. Ja. Mhm. Eigentlich muss ganz, ganz, ganz schnell was passieren. Ja? Ganz schnell. Ja. Aber was? Ja, was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es gar nicht so gut ist, bei aller Liebe zur Wahrheit, dieses deinen Eltern jetzt aufzutischen, weil du sie wahrscheinlich unglaublich verletzt und enttäuscht. Ja. Vielleicht wäre es viel klüger, wenn du diesen fulminanten Fehler, den du gemacht hast, versuchst jetzt mit unglaublichem Fleiß und Energie irgendwie wieder gut zu machen. Nämlich indem du wirklich jetzt deinen Arsch hochhebst und wie ein Wahnsinniger suchst, dass du eine Ausbildung kriegst, dass du oder eine Weiterbildung, oder dass du nochmal zur Schule gehst, oder irgendwas. Zumindest, dass du was tust, mit einem Ziel, mit einem ordentlichen Ziel. Hm. Hast du dich denn da schon mal erkundigt, was überhaupt für dich möglich ist? Was für einen Schulabschluss hast du? Denn du hast ja keinen, du hast ja keinen. Ich habe den Hauptschulabschluss nach der Klasse 9, Ja, oder dass du dich vielleicht irgendwie über das Arbeitsamt erkundigst, dass du dich weiterqualifizierst, dass du die mittlere Reife zumindest machen kannst und Jobs nebenher, um dich über Wasser zu halten. Hm. Vielleicht sogar das Abitur oder die Fachhochschulreife machst. Aber dass du dich qualifizierst. Hm. Vielleicht kannst du es ein paar Jahre noch irgendwie so ein bisschen hindrehen, bis du dann wirklich zu etwas kommst und einen Beruf hast. Hm. Ich weiß nicht, wem damit gedient ist, sondern wenn du jetzt reinen Wein deinen Eltern einschenken würdest, das würde deine Situation, dein schlechtes Gewissen ein bisschen entlasten. Das Grundproblem bleibt ja weiterhin bestehen, dass du etwas machen musst. Ne? Ja. Und die sauer auf mich wären oder enttäuscht hat. Vielleicht könntest du es ihnen in 4, 5 Jahren erzählen, dass du irgendwann an einem Abend ihnen dein Herz offenbarst, aber dann hätten sie auch den Beweis, dass du dann auch was getan hast danach und Willen gezeigt hast. Dann ist das nicht so schlimm für sie. Ich glaube, wenn du es ihnen jetzt sagen würdest, wäre das für die Leute wahrscheinlich eine Lebenskatastrophe. Das glaube ich auch. Mhm. Klar, gerade bei älteren Leuten, die es nicht gewohnt sind. Wie alt sind deine Eltern? Meine Mutter ist 52, mein Vater 57. Mhm. Mhm. Setz dich auf deinen Arsch, Sebastian. Das sollte ich tun, ja. Ich habe auch so ein kleines bisschen Ahnung, dass du auch so dich hängen gelassen hast in der letzten Zeit. Kann es sein? Doch, schon, auf jeden Fall. Das sehe ich, also mittlerweile sehe ich es ein. Ich glaube nämlich, wenn man das wirklich will, wenn du jetzt wirklich sagst, ich will, ich suche mir jetzt einen Weg, was auch immer, da musst du dich natürlich erkundigen, was auch deinen Vorstellungen entspricht. dass du mit deinen, du bist ja nur erst 21, du bist ja noch keine 31. Ja, klar. Du bist 21, dass du schaffst. Lass dich beraten, überlege, suche dir viele Jobs, dass du vielleicht Geld verdienst, geh in eine Abendschule oder vielleicht findest du noch eine Ausbildung, was auch immer. Ich glaube es, wenn du das willst, klappt es auch. Mhm. So, und in einem Jahr will ich wieder mit dir reden. Ja, das ist cool. Und dann will ich Erfolgsmeldungen hören. Vielleicht schon früher. Ich würde mich freuen, wenn du früher jetzt schon was eingefädelt hast. Würde ich mich freuen, wenn du anrufst und sagst, pass auf, ich bin der Sebastian von damals, der die Eltern belügt. Ich habe jetzt mich bei der Abendschule angemeldet, gehe da schon seit ein paar Monaten hin oder so. Ja, das wäre cool. Würde mich sehr freuen. Ja, cool. Alles Gute und viel Glück, Sebastian. Kann ich noch meine jetzige Freundin grüßen? Ja, mach. Die Marie Isabel, die mir viel Kraft auch in der Zeit gegeben hat. Okay. Okay. Alles Gute. Domian, danke dir. Tschüss. Okay? Ciao. Sandra, begrüße ich jetzt ganz herzlich. Und Sandra ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sandra. Ich bin total aufgeregt. Ja, macht gar nichts. Ich auch. Ich bin total aufgeregt im Moment. Aber wir kriegen es hin. Ja. Also meine Lebenslüge. Ja, meine Lebenslüge. Folgendes. Also meine Lebenslüge ist eigentlich so, dass ich als Prostituierte arbeite. Mhm. Ich bin Studentin. Das hatten wir gestern auch schon mal. Ja. Du bist Studentin. Was studierst du? Islamwissenschaften und Englisch. Islamwissenschaften und Englisch. Eine spezielle Kombination. Eine sehr spezielle Kombination. Ja. Hat aber nicht unbedingt was damit zu tun. Eigentlich ist das Thema Lebenslüge eher so auf Familie und Freunde bezogen. Mhm. Seit wann arbeitest du denn schon als Prostituierte? Jetzt wieder seit einem halben Jahr. Ich habe das schon mal gemacht, vor 3 Jahren. Mhm. Und wie lange damals insgesamt? Damals vor einem Jahr ungefähr. Vor einem Jahr. Und damals, wie lange hast du es damals schon gemacht? Für ein Jahr. Ach, für ein Jahr. Mhm. Ja, vor 3 Jahren. Insgesamt 1,5 Jahre in den Geschäften. Mhm. Ja, genau. Also spät irgendwie. Ich hatte die Idee schon immer, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und das war mir immer so, ich hatte das zwar im Kopf und habe immer gedacht, naja, so in einer kleinen Stadt konnte ich das nicht so realisieren. Mhm. Und jetzt bist du in einer großen Stadt in Deutschland? Jetzt bin ich in einer großen Stadt, genau. Mhm. In welchem Semester studierst du eigentlich? Ich studiere im 12. Also schon weit fortgeschritten. Ja, ich bin schon ziemlich am Ende. Wo arbeitest du denn als Prostituierte? Das ist so ein kleines Bordell, ein kleiner Puff, sagen wir immer. Mhm. Und zwar sind wir sehr akademisch. Mhm. Ich habe 2 Frauen als Chefinnen. Es ist auch alle promoviert wahrscheinlich? Naja, nee, das nicht, aber es ist... die eine Chefin hat schon einen akademischen Abschluss und die andere ist dabei. Aha. Und die anderen Frauen, wir sind irgendwie so 8 oder 10 Frauen, immer im Wechsel, insgesamt. Immer 3 bis 4 Frauen, die gerade am Tag beschäftigt sind. Mhm. Und ja. Wie oft bist du im Einsatz? Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du? Zweimal die Woche. Zweimal? Ja. Zweimal die Woche, wie viele Stunden? Nur so 7 Stunden. 7 Stunden. Das gibt über den Daumen im Monat wie viel Kohle? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also so gut Kohle ist dann nicht mehr zu machen wie früher und schon gar nicht in Berlin, weil die Konkurrenz sehr groß ist und die sogenannten Billigläden eben sehr, sehr gewaltig sind und wir sind eben etwas exklusiver. Mhm. Dennoch, nur damit ich das einschätzen kann, ungefähr was du da nebenher... Ungefähr 2.000 bis 3.000. 2.000 bis 3.000 Mark ist auch dennoch gutes Geld, ne? Ja, ist gutes Geld für die Arbeitszeit. Mhm. Macht im Verhältnis zu anderen Jobs, ne? Macht dir das Spaß? Es macht mir Spaß. Es macht dir Spaß. Ja. Ja, das ist ja immer eine berechtigte Frage. Es gibt ja, wärst du beleidigt, wenn ich zu dir sagen würde, du bist eine Hure? Nein. Nein. Also, nein, das Wort Hure finde ich durchaus akzeptabel. Ja, es gibt ja Huren, die sagen auch, mir macht das Spaß, das ist mein Job. Und es gibt Huren, die es nicht so schön finden. Die ist einfach irgendwie, die sagen, ich bin da irgendwie so reingedrängt und ich möchte es eigentlich nicht. Nee, reingedrängt überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, bei uns überhaupt so. Ich meine, dadurch, dass wir also wirklich rein Frauen organisiert sind, da stehen überhaupt keine Männer dahinter. Mhm. Und, also es ist kein Zuhälter, der dich schlägt oder irgendwas Übles passiert. Oder nee, gar nicht. Es ist fair, alles geregelt, auch in diesem kleinen Puff, in dem du da tätig bist. Ja, wie kriegt man eigentlich, wenn man sich dafür entscheidet, das hast du Mitte 20 gemacht, wie kriegt man eigentlich den ersten Kontakt dann zu so einer Szenerie? Also ich habe es über, damals habe ich es über die Medien gemacht. Wie über die damals Medien? Damals habe ich bei einer ziemlich bekannten Prostituierten gearbeitet, die sich auch in den Medien sehr oft präsentiert hat als Begleitservice. Wer mag das sein? Wer mag das sein? In Berlin. Aha. Und habe mich halt an die Frau gewandt. Und aha, einfach die, so. da habe ich dann angefangen. Und die hat gesagt, okay, du siehst gut aus, zieh dich mal aus, mal gucken, wie du... Sie hat einfach ein Gespräch mit mir geführt und hat gesagt, okay, ich möchte auch gerne Frauen haben, die auch sich ein bisschen mit den Männern unterhalten kann, die nicht nur... Also rein für den Sex da ist und so. Wie geht denn das? Ich habe das gerade so flapsig gesagt, zieh dich mal aus. War das ein reines Gespräch oder musstest du dich auch so körperlich ihr präsentieren? Nein, das Gespräch hat ausgereicht? Genau. Und so fing es an, so kamst du da rein? Ja, so kam ich da rein. Kannst du dich an dein allererstes Mal, vermutlich ja, erinnern? Ja. Wie war das? Nett, sehr nett. Nett, sogar nett. Ich war total angenehm überrascht, weil ich... war angenehm überrascht davon, dass der Mann an für sich mir das Allerbeste wollte. Also der wollte mir was Gutes tun und ich habe immer gedacht, die Männer holen sich irgendwas und Hast du Glück gehabt, ne? Ja, ab einem gewissen Grad würde ich sagen, ist es glaube ich ganz gut verteilt. Ich glaube, das ist einfach also Männer auch manchmal ganz gerne verwöhnen wollen, wo sie nicht können. Ich habe das richtig verstanden, dass ihr auch ein bestimmtes, ich sage es mal so bildungsmäßig und finanziell ein gehobeneres Klientel bedient. Kann man das so sagen? Ja. Was kostet dann so einen, wenn ich jetzt zu dir käme, ich sage, Sandra, ich möchte mit dir schick essen gehen, geht das auch? Machst du solche Sachen auch? Würde ich auch machen. Wir gehen jetzt schick essen und danach ziehen wir uns nett in deinen Puff zurück. Was müsste ich da hinblättern? So für so einen Abend ungefähr 1.000, 1.200 Mark, ja. Ja gut, das ist ein Stück Geld, das kann sich nicht jeder leisten, das sortiert dann auch schon raus. Ja. In dieser Zeit keine negativen Erfahrungen gemacht, dass dich die Männer ankotzen oder dass irgendwas dir wirklich missfällt? Dann kompensiert man darüber, dass man sich mit den Frauen hinterher unterhält, man sitzt ja mit den Frauen hinterher wieder zusammen und man weiß natürlich, man hat Stammgäste, die sind nicht so angenehm, so super angenehm und man witzelt dann darüber. Aber lässt man es dann überhaupt so weit kommen, dass man diese Männer, die nicht so angenehm sind, zu Stammgästen werden? Ja, doch. Das also schon. Die Lage lässt es zu. Aber ich meine, es ist dann nicht so hyper nicht angenehm. Also du kannst damit letztendlich gut leben oder sogar sehr gut mitleben? Ja, ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Hast du sexuellen Spaß währenddessen auch? Ja, sicher. Ich denke, man muss das auch. Also wenn man das so freiwillig macht, dann muss man auch so sexuell aufgeschlossen sein. Mit Orgasmus auch? Ja. Und küsst du die Männer auch? Ja. Das auch? Das ist aber das ist ja schon ungewöhnlich, ne? Ja, das sagen die Frauen langläufig im sehr professionellen Jargon, aber im Prinzip küssen viele Frauen. So, jetzt ist uns dein Job und wie du dazu stehst, sehr klar, glaube ich. Nur heißt diese Sendung meine Lebenslüge. Wer weiß denn jetzt davon? Niemand außer den anderen Frauen. Und jetzt natürlich so zwei, drei Leute auch noch mehr. Ja. Keine beste Freundin, kein guter Kumpel. Nicht mal meine beste Freundin, nichts, niemand. Meine Schwester, die eigentlich auch sehr aufgeschlossen ist, niemand, wirklich. Und nun hat man als junge Frau im Alter von 30 Jahren doch auch noch andere Dinge im Kopf als nur Islamwissenschaften und den Job vielleicht, sondern man schaut sich doch auch um nach Männern und möchte sich verlieben. Ja, ich habe auch eine... Hast du einen Freund? Ich habe auch eine Beziehung und... Jetzt wird's heiß, ne? Ja. Der weiß das auch nicht. Der weiß es nicht, nein. Da hört der Spaß auf, finde ich. Wenn du es den Eltern nicht erzählst und deinen Freunden, na okay, aber wenn es deinem Freund nicht erzählst... Ja. Wie lange bist du mit dem Freund zusammen? 3 Jahre. Das heißt, er hat die ganze Zeit mitgekriegt, ne? Ja, ich habe damals aufgehört, als ich ihn kennenlernte. Und ich habe jetzt wieder angefangen, weil es mir finanziell doch nicht so gut ging und weil ich einfach auch wieder Lust drauf hatte. Und es ist schwierig. Man muss immer irgendetwas erfinden. Und das finde ich gerade, das ist beschissen, glaube ich, daran, ne? Ja. Lebt dein Freund auch in du hast gerade den Namen ja genannt, in Berlin, lebt dein Freund auch in Berlin? Ja. Das heißt, ihr seid auch eigentlich viel zusammen und seht euch und du musst dann immer irgendwelche Ausreden erfinden, wo du dich gerade aufhältst. Genau. Bist du irgendwann mal der beste Freund von deinem Mann in deinen kleinen Puff geht? Und ja, das versuchen wir ja zu beobachten. Und zwar beobachten wir durch Schlüsselloch, durch die Badezimmertür etc., wer da kommt. Also weil alle Frauen, nicht nur ich, sondern alle Frauen... Ach, sind inkognito da. Genau. Dennoch kann sowas natürlich passieren. Eigentlich unter demselben Stress arbeiten. Aber es kann ja trotzdem irgendjemand kommen, den du gar nicht kennst. Aber auf den du irgendwann stößt und der ein Freund oder ein Bekannter vielleicht von deinem Freund ist. Also ganz auszuschließen ist es ja nicht. Ja, ganz ausgeschlossen ist es nicht, nein. Mhm. Er würde, wie würde er damit umgehen, wenn du ihm das sagen würdest? Also ich glaube ziemlich negativ, weil ich glaube, da er auch Oriental ist. Oh ja, dann ist es natürlich noch, noch strenger alles. Mhm. Verhütest du? Hast du, arbeitest du nur mit Kondom? Selbstverständlich, mit, ja. Mhm. Wobei natürlich ein gewisses Infektionsrisiko, wenn du sagst, ich küsse sogar, da ist. Ne? Da, da müssen wir uns im Klaren sein, welches du dann auch weiterträgst oder weitertragen kannst an deinen Freund. Hast du einen freien Kopf, wenn du mit deinem Freund schläfst? Und du? Ja, absolut. Das kann ich total trennen. Also ich gehe aus dem Etablissement raus und denke überhaupt nicht mehr drüber nach eigentlich. Mhm. Außer in den Momenten natürlich, wo ich dann sagen muss, was hast du denn heute gemacht? Mhm. Also ich erzähle, ich habe einen Promotion-Job gemacht und wo bist du denn gewesen und was habt ihr denn promotet und so weiter und so fort. Ich habe gerade am Anfang, den ganzen ersten Teil unseres Gespräches, habe ich wirklich mit Interesse das mir angehört, was du gesagt hast, und es hat ja sogar einen gewissen Flair, wie du es beschrieben hast. Es erinnerte mich so ein klein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film aus den 70er Jahren kennst, Die flambierte Frau, mit der wunderbaren Gudrun Landgräbe, die auch so als Edelhure arbeitet. Mhm. Finde ich eigentlich auch völlig in Ordnung. Und wenn du sagst, ich das ist mein Ding, mir macht das sogar Spaß und ich bessere mein Tun damit auf, finde ich auch okay. Mhm. Aber ich habe, und da renne ich bei dir offensichtlich, glaube ich, auf offene Türen ein, es ist nicht okay, wenn du einen Freund hast und ihn belügst, permanent. Ja, jein. Ich muss dazu sagen, mein Freund ist verheiratet. Mhm. Er ist verheiratet seinerseits und es ist auch so eine relativ, also es ist nicht so eine Beziehung, so eine normale Beziehung, wie man sich das vorstellt, sondern er ist verheiratet, hat drei Kinder und er wird die Frau auch nicht verlassen. Aha, so, und dann hättest du die besten Karten in der Hand, dann kannst du sagen, pass mal auf, Junge, du bist verheiratet, du hast deine Frau, deine Kinder, ich lasse dich in Ruhe mit deiner Ehe, lass mich in Ruhe mit meinem Job. Und ja, ich glaube nicht, dass er mich in Ruhe lassen würde mit diesem Job. Tja. Das wäre natürlich die optimalste Lösung, ne? Wenn du eine Übereinkunft finden könntest mit ihm. Wie soll es jetzt weitergehen? Willst du weiter mit der Lüge auch ihm gegenüber leben? Ich denke schon. Ich denke, mit dieser Lüge, gerade in diesem Bereich, muss man einfach leben. Hm. Also ich finde gerade nicht mal der Freund, sondern auch die Familie. Also ich wüsste nicht, wenn meine Eltern sowas erfahren würden. Ja, das kann ich auch verstehen, dass es deinen Eltern gar nicht auf die... Mein Vater würde sterben. Ja, dass es denen nur nicht auf die Nase binden muss. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich versetze mich immer in die Rolle des Freundes und in diese ungeheure Verletzung, die entsteht, wenn er es irgendwann mal rauskriegt. Ja, wie gesagt, da sehe ich so eben seinen Teil, den er ja auch... Also du meinst, das wiegt sich so ein bisschen auf durch seine Ehe und ist so ein bisschen hingebogen, ne? Aber ich meine, wenn du es hinkriegst auf deine Weise und du... dich einigermaßen dabei, also so sehr belastet dich das ja auch nicht, ne? Scheint's es belastet mir. Mich, ich habe überhaupt zum ersten Mal das Bedürfnis gehabt anzurufen, weil ich denke, weil wir Frauen unter uns ständig dieses Thema haben, weil wir ständig darüber reden und sagen, es ist etwas, worüber nur wir reden können. Wenn wir unter uns sind, nur dann können wir uns frei über unser ganzes Leben äußern. Mhm. Mit niemandem anderen, nicht mit der besten Freundin, nicht mit meinem Freund, nicht mit meinen Eltern. Das ist ein Druck, ne? Kann ich mich eigentlich ganz frei über mein Leben äußern, nur innerhalb dieses Bereichs. Mhm. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich große Lebenslüge, die man da hat. Mhm. Aber du hast dich für diese Lebenslüge jetzt erstmal entschieden? Ja, ich habe mich jetzt erstmal entschieden. Wie lange willst du es denn noch machen? Bis das Studium zu Ende ist. Wie lange dauert das noch? Wird ungefähr noch ein Jahr sein. Naja gut, das ist auch nicht mehr so ganz lang. Gut, also wenn ich demnächst nach Berlin komme, komme ich euch besuchen. In einem kleinen süßen Puff und unterhalten wir uns natürlich noch ein bisschen. Ja, super. Ne? Sandra, das war interessant. Ja, alles klar. Alles ich Gute. Total klasse, mal durchgekommen zu sein. Grüße die Anne Mädels, herzlich von mir. Mach ich auf Grüße jeden Fall. Meine Stadt. Ich bin totale Fans von dir. Das freut mich. Grüße meine Stadt Berlin. Ja. Ne? Grüße nach Berlin. Und viel Erfolg beim Studium und auch sonst so. Ja, danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. 1:41 und 38 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1:42, 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian heute Nacht heißt. Unser Thema: Meine Lebenslüge. Gibt es in eurem Leben eine ganz große Lüge, von der ihr sagt, das ist meine Lebenslüge, die trage ich so vor mir her oder die trage ich eben ganz geheim in mir herum und es ist eine große Belastung, oder ich habe mich vielleicht auch schon mit dieser Lüge arrangiert? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wie die Faust aufs Auge passt dieses Fax, was ich hier gerade vorliegen habe, was ich euch vorlesen wollte. Und zwar schreibt Axel, er schreibt: Ich heiße Axel und gucke fast immer deine Sendung. Würdest du eigentlich gerne den ein oder anderen Gesprächspartner aus deiner Sendung auch mal persönlich kennenlernen? Kann ich jetzt in Anbetracht des Gesprächs mit Sandra gerade nur ganz klar bejahen. Ja, natürlich, natürlich. Ich bedauere das ja sehr, dass ich euch auch nicht so sehen kann. Das ist dann immer so ein bisschen einseitig. Nun gut, es ist halt so. Und jetzt haben wir wieder eine Sandra und die ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hatte mich gerade schon irgendwie ein bisschen komisch gefühlt, weil ich dachte, nanu, ich bin doch schon 31 und nicht erst 30. Also, jetzt sind wir beide dran. Sandra, ja, du bist dran. Also, bei mir ist es so, ich meine, ich kann die Sandra von gerade eben irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch verstehen. Und zwar aus dem Grunde, weil ich führe eine ganz stinknormale Beziehung, wie man sie so führen sollte. Führst du? Ich bin also ein Einzelkind und habe ein sehr konservatives Elternhaus. Mhm. Und man hat gewisse Vorstellungen von einer Beziehung, die man führen sollte, und diese führe ich auch. Seit wann? Seit über zweieinhalb Jahren, würde ich sagen. Also einen festen Freund? Ganz genau. Mit dem du zusammen wohnst? Nein, wir wohnen nicht zusammen, nicht so. Das habe ich also noch so ein bisschen abwenden können, aber ich habe meine eigene Wohnung noch. Aber sonst macht ja alles so, was halt so Pärchen... Was man so gemeinsam macht, was macht man eigentlich zusammen. Was so langweilige Pärchen miteinander machen. Ganz genau. So, aber zwischendurch, weil ich immer schon ein sehr freiheitsliebender Mensch war, und er lässt mir auch die Freiheiten, kann ich natürlich dann auch mal alleine rausgehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich alleine rausgehe, ich möchte wirklich sagen, jedes Mal. Jedes Mal, wenn du alleine rausgehst, jetzt bin ich gespannt. Dann? Komme ich nicht alleine wieder zu mir nach Hause zurück. Wer kommt denn dann mit dir? Gar ein Mann? Natürlich. Natürlich. Also, ja, Entschuldigung, aber ich bin jetzt irgendwie... Ja, das war jetzt auch ein Scherz. In Anführungsstrichen ganz normal. Ja, natürlich, ja. Das heißt, du schleppst dann jedes Mal einen Mann ab? Ja, so kann man das eigentlich sagen, ja. Ne, kann man so sagen. Also, du schleppst ihn ab. Du sprichst ihn auch an draußen. Ja, das muss nicht immer ich sein. Also, ich bin jetzt ein Typ, der... aber du lässt dich gar nicht... relativ auffällig ist, sag ich mal. Also, ich schminke mich relativ auffällig. Ich habe auch nicht unbedingt den kleinsten Busen und... Wenn ich rausgehe, dann ziehe ich auch relativ reißvoll an. Welche Körbchengröße? Damit ich mir das auch vorstellen kann. Da ich dich ja schon nicht sehe. Was? D. Ja, nicht schlecht, ne? Also ungefähr kannst du das jetzt auch vorstellen. Und entsprechend kann man das ja auch präsentieren und das mache ich dann auch. Mhm. Da habe ich auch sehr viel Spaß dran. Und legst du so ein bisschen auf an, und wenn es dann funkt, dann machst du auch gerne sofort mit. Ja, genau. Mhm. So, jetzt kommen die Männer mit dir nach Hause und dann schläfst du mit den Männern, so One-Night-Stand-mäßig. Richtig, und dann war es aber auch, weil... Dann dürfen sie entweder nachts noch, je nachdem, der eine darf auch bis zum nächsten Morgen noch bleiben und der nächste kann aber auch irgendwie nachts schon wieder abhauen. Machst du das aus fast unstillbarer Sexlust oder machst du es, weil es auch so ein Prickeln irgendwie ist, so was Verbotenes zu tun? Also ich glaube, es hat eher so ein bisschen was damit zu tun, weil es verboten ist. Jetzt bist, du mit deinem braven Freund, der sicher ein normales Leben führt. Oder meinst du, dass der auch irgendwelche Abgründe hat, von denen du gar nichts so weißt? Das will ich nicht hoffen. Das wirst du nicht hoffen, ja. Also mit dem bist du seit 2 Jahren zusammen. Machst du das jetzt seit 2 Jahren schon, dieses Leben? Praktizierst du das so lange schon? Also das praktiziere ich eigentlich noch schon länger, auch bevor ich ihn kennengelernt habe. Ja, aber auf jeden Fall die ganze Zeit, während du mit ihm zusammen bist. Ja, ganz genau. Lebst du auch in einer großen Stadt? Ja. Ich will darauf hinaus, fällt das nicht irgendwann auf? Spricht sich das nicht irgendwie mal rum? Ja, dieses Problem, das könnte irgendwann auf mich zukommen. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber es könnte auf mich zukommen, sagen wir mal einfach so. Wie viele Männer hast du denn jetzt in den 2 Jahren? Wir bleiben also bei der Dekade 2 Jahre Freundschaft mit deinem Partner. Wie viel? Jetzt klingelt ein Mann wahrscheinlich, oder? Hast du weggedrückt? Nee, das hat er selber wieder aufgelegt, derjenige. Der hat jetzt mitbekommen, dass du gerade im Fernsehen bist. Das will ich nicht hoffen. Wie viele Männer hast du in den 2 Jahren vernascht? Du hast bestimmt hochgeführt. Ich möchte jetzt, das hört sich jetzt doof an und ich weiß, wahrscheinlich wirst du mir das nicht glauben, aber ich kann es auch nicht mehr zählen, wenn ich ehrlich bin. Also es sind... Ich will es auch gar nicht zählen, weil so gesehen interessiert mich das nicht, weil also da stecken nicht so viele Gefühle hinter, dass ich jetzt sagen würde, die Einzelnen hätten mich als Person jetzt interessiert. Es ging mehr oder weniger einfach nur um Lustbefriedigung. Aber die Zahl geht über 100. Ja. Und du gehst manchmal durch eure Stadt und da werden Männer dir entgegenkommen, von denen, an die du dich gar nicht... Ich auch und ich weiß gar nicht, ich weiß heute nicht mehr, wer das war. Ja, habe ich mit dem vielleicht auch mal und so weiter, denkst du dann? Das denke ich mir dann, aber ich denke mir dann auch, ja, und wenn es dann so gewesen ist, ja mein Gott, was soll's. Ist das schon hart, ne? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen durchatmen. Dein armer Freund, wenn du deinen Freund nicht hättest, würde ich sagen, na gut. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht so, als ob ich da sagen würde, das interessiert mich nicht oder er tut mir irgendwo auch leid. Och, ich finde es ja toll, auf der einen Seite dieses Gefühl zu haben, also da ist jemand und er ist wirklich jemand, der alles für mich tut. Umso schlimmer. Der alles immer für mich da ist. Sag's mir nicht, sag's mir nicht, das ist ja alles umso schlimmer. Was würdest du machen, wenn er so drauf wäre und du bekämst es raus? Ja, ich würde wahrscheinlich zum Tier werden. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist so. Ich sage immer, also klar, man soll immer, ich würde das nicht akzeptieren können. Der Mann liebt dich. Ja. Der liebt dich wirklich groß. Ja. Der wird alles für dich tun, sagst du. Ja, das würde er. Der trägt dich eigentlich auf Händen. Das macht er. Jetzt frag mich bitte nicht, warum ich das mache, weil ich will nicht, dass du mich das fragst. Ich möchte lieber, dass du mir sagst, warum ich das mache. Kannst du mir eine Antwort darauf geben, warum das so ist? Letztendlich kann ich das natürlich nicht, nachdem wir uns 4 Minuten unterhalten, warum du so drauf bist. Warum du so eine alte Schlampe bist. Muss man so sagen, ne? Ja, danke fürs Gespräch. Nee, muss man so sagen. Muss man so sagen, ehrlich. Also ich will es nicht beleidigend. Es ist beleidigend, aber es ist ja ein Faktum. Ich würde es nicht sagen, wenn du keinen Freund hättest. Dann würde ich sagen, na okay, die ist so drauf, die braucht das, okay. Jeder. Dann wäre es ja auch relativ normal, sag mal. Na, es gibt genug Frauen, die haben da heutzutage, kannst du ja nicht mehr sagen, es sind nur die Männer, die irgendwelche Weiber anmachen, auf Deutsch gesagt, die Frauen sind ja genauso schlimm. Und das ist einfach so unfertig, aber da ist noch jemand, der sich tierisch Gedanken um mich macht und der mich liebt und der alles für mich tut. Ja, es ist so ein Frevel an der Liebe, in der du eigentlich eingebettet bist. Das ist das Schlimme daran, finde ich. Nicht, dass du 1000 Männer vernascht. Okay, das wäre dein Ding. Ich habe gerade die andere Sandra gefragt, die als Hure arbeitet. Wie sieht es aus mit Vorsichtsmaßnahmen, mit Kondomen und so etwas? Muss ich dich jetzt auch fragen, da du ja eine ähnliche Fluktuation an Männern hast. Eine größere vielleicht sogar noch. Also ich habe gerade gesagt, eigentlich hätte ich dann wahrscheinlich eine große Menge Geld nicht verdienen können. Wahrscheinlich, ja. Das fiel mir gerade so ein von dem Gespräch vorher. Vielleicht sollten wir euch beide mal zusammen. Wahrscheinlich bist du auch Akademikerin, oder? Ja, so ungefähr. Also, ungefähr, ja. Also was ist mit Vorsichtsmaßnahmen? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch nicht immer. Es gibt immer Situationen, da denkst du da gar nicht mehr dran. Dann ist dir das im Prinzip auch... Im Alter von 31 Jahren denkt man daran. Sollte man daran denken, ich weiß, dass du mir das jetzt sagen willst. Aber du kannst mir jetzt auch nicht sagen, dass du noch nie in eine Situation gekommen bist, wo du dann sagst, was im Prinzip ist mir jetzt alles scheißegal. Und ich doch, sowas gibt es nicht mehr bei mir. Ehrlich, ganz ehrlich. Also alle Geilheit, alles Verständnis für alle Geilheit dieser Welt. Aber nachdem wir nun so viel wissen über alle möglichen schwersten Krankheiten, die man sich holen kann und damit eben auch Partner gefährdet, gibt es das bei mir wirklich nicht mehr, Sandra. Da habe ich mich im Griff. Ehrlich. Ja, also muss ich sagen, finde ich also ganz toll. Ich kann nur, ist also bewundernswert und finde ich wirklich klasse, dass du da immer dran denkst. Weißt du, und wo du, wenn du dein eigenes Leben schädigst und dir selbst Hepatitis C oder AIDS oder irgendwelche anderen schlimmen Sachen holst, ist auch traurig, aber dann musst du es selbst ausbaden. Aber du ziehst ja jetzt deinen Freund auch noch mit rein, Mensch. Eigentlich bin ich jetzt viel zu freundlich zu dir. Eigentlich muss ich dich beschimpfen, nach Strich und Farben. Ja, dann tu es doch, wenn du meinst, dass du das machst. Ich habe ja schon gerade die alte Schlampe gesagt. Aber ja, das mein ist Gott, da kann ich noch mit leben. Also das ist aber, das da kann ich ja nur sagst du doch, ja, im Prinzip ist das recht. Ich bin die Erste, der es mir sagt. Nein, Sandra, aber ganz im Ernst, es ist ein irrsinnige Frevel, den du an deinem Freund begehst. Ganz schlimmste Natur, finde ich. Und warum du das machst, ist mir jetzt letztendlich im Moment auch egal. Du tust das und du du verhältst dich deinem Freund gegenüber so. Und wenn du meinst, dass das fast schon pathologisch ist, dass es wirklich ein psychisches Problem ist, dann such dir Hilfe bei einem Psychologen, Mensch. Der wahrscheinlich lange mit dir arbeiten wird müssen, um da rauszukriegen, was da die Antriebsfedern sind. Das hat sicher mit dem ordentlichen Elternhaus zu tun, dass du auch ungehorsam sein möchtest und Lust daran hast, gegen Regeln zu verstoßen und weiß ich was alles. Aber das ist ja nicht hier unsere Aufgabe, das zu machen. Es geht jetzt im Moment, glaube ich, auch mal um die Bewertung, wie du dich deinem Freund gegenüber verhalten solltest. Hast du denn nicht ein irrsinnig schlechtes Gewissen dem gegenüber? Wenn der dich besucht, wenn ihr nett miteinander was macht? Es geht, sagen wir mal so. Aber es hält sich relativ in Grenzen, würde ich sagen. Dann muss ich sagen, ich wünsche es dir von Herzen, dass es auffliegt. Und dass der dich wirklich abschießt. Wer weiß wohin. Wäre das schlimm, wenn es so wäre? Wahrscheinlich nicht, nee. Das heißt, du liebst den gar nicht so sehr? Dieses Gefühl von Geborgenheit, zu wissen, also ich gehöre dahin und der ist für mich da, ist schon, ich kenne das von meinem Elternhaus, weil ich auch ein Einzelkind bin. Und das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich immer irgendwo aufgehoben war und jetzt auf der anderen Seite auch wieder aufgehoben bin. Also du pickst dir so die Rosinchen raus, ne? Du investierst überhaupt gar nichts da rein. Und du nicht, Liebe bedeutet ja auch, dass man Verzicht übt. Das machst du ja alles gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass ich das nicht mache. Ich mache das schon irgendwo. Ja, ich höre es, wie du es machst. Das ist ein Abgrund, der sich da auftut. Ich muss es wirklich so drastisch formulieren, dass ich dir eigentlich wünsche, dass du so wahnsinnig auf die Schnauze fällst mit dieser ganzen Sache, dass du von dir aus irgendwie zur Besinnung kommst. Ich glaube, mit Worten kann man dich gar nicht erreichen. Und du bist ja analytisch genug drauf, um das einzuordnen, was du da tust. Das muss ich dir ja gar nicht erzählen. Du musst auf die Schnauze fallen. Hol dir eine schwere Krankheit. Oder dein Freund kriegt das mit. Das finde ich jetzt schon sehr heftig, dass du mir das so um die Ohren knallst. Ja, ja. Weil ich bin schon zweimal so auf die Schnauze gefallen. Vielleicht kommt das ja aber auch daher, dass das so passiert. Oder dass es heute vielleicht, so passiert. Ja, aber warum tust du es denn dann? Ja, vielleicht, weil ich schon mal so auf die Schnauze gefallen bin. Ich finde das jetzt ziemlich frech von dir. Muss ich jetzt mal sagen, dass du mich jetzt irgendwie hier so in irgendeiner Art und Weise... Du verurteilst mich jetzt für irgendwas ja, hier? Ja, absolut, tue ich auch. Das tue ich auch, weil du mit einem fulminanten Lüge lebst und einen Menschen, der dich liebt, vollkommen belügst und fertig machst. Es ruft wieder jemand an. Ich glaube, wir halten dich zu lange auf. Nein, aber im Ernst, Sandra, also... Dann trenn dich doch von deinem Freund, wenn du den eh nicht so sehr liebst und geh deinen ganzen Leidenschaften nach. Und lebt die aus. Aber es geht, diese beiden Welten gehen eben nicht zusammen. Das funktioniert eben nicht. Deine Glaubwürdigkeit bleibt einfach auf der Strecke. Und auch der Respekt bleibt auf der Strecke, den man eigentlich vor dir haben sollte. Aber das hat man so nicht, wenn man das hört. Weil das ist keine Größe, die du zeigst. Das ist ja normalerweise, also es weiß ja auch so gesehen, es weiß ja kein Mensch außer dir jetzt und denen, die jetzt zuhören oder die ich jetzt auch sehen können, was grundsätzlich in mir abgeht. Das weiß ja sonst keiner. Ich bin ja schon der Typ, der nach außen, das heißt meinen Eltern gegenüber und meiner Familie gegenüber und meinen Freunden gegenüber, die meinen ja, mein Gott, das ist ja alles irgendwie eine ganz liebe und eine ganz nette. Das weiß doch kein Mensch. Ich lasse dich jetzt mal mit meinem Urteil über dich alleine, weil ich eigentlich weiter dazu gar nicht sagen kann, sonst würde ich mich wiederholen. Okay? Ja, mir scheint ja wohl nichts anderes übrig zu bleiben. Muss ich einfach so sagen. Ja, so ist es jetzt auch. Es gibt nichts zu sagen mehr. Außer, dass ich mir sehr wünsche, dass du dein Leben änderst. Ich wünsche es mir für deinen Freund und letztendlich auch für dich, weil du in Selbstachtung wahrscheinlich gewinnen wirst, wenn du es veränderst. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Hui. Sandra. Nee, ach, nun habe ich aber genug Sandras gehabt. Franziska. 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Franziska. Harte Nummer, ne? Ja. Geil, Mann. Aber jetzt zu dir. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Leg los. Und zwar, ich habe von meinem damaligen Ex-Freund ein Kind. Und mein jetziger Mann, oder beziehungsweise mein jetziger Verlobter, glaubt, dass das Kind aus einer Vergewaltigung stammt. Was aber demnach nicht ist. Warum glaubt er das? Wieso hast du ihm das gesagt? Weil ich damals nicht damit klargekommen bin, dass mein damaliger 19-jähriger Freund mit einer 14-jährigen, 13, 14 Jahre alt war sie, durchgebrannt ist. Mhm. Und ich konnte dieses Kind nicht akzeptieren. Ich habe sogar die Schwangerschaft bis zum 8. Monat verheimlicht. Mhm. Und ich konnte damit einfach nicht leben. Und ein guter Freund von mir hat sich dafür bereit erklärt, den Vater zu spielen. Mhm. Nur mein Sohn wird inzwischen 11 Jahre alt. Moment, den Vater zu spielen. Der hat sich dazu bekannt, dich vergewaltigt zu haben, oder was? Nein, er hat sich nicht bekannt dafür, mich vergewaltigt zu haben, sondern er hat von vornherein gesagt, er ist der Vater. Aber du stellst es doch nach außen so dar, als wäre dieses Kind das Produkt einer Vergewaltigung. Richtig, ich habe gesagt, es war ein anderer. Mhm. Nicht meinen Eltern so dermaßen erzählt, sondern ich habe gleich gesagt, hör zu, der und der ist das Kind, von dem ist das Kind. Mhm. Aber im Endeffekt war es nicht so. Es war von meinem damaligen Freund. Mhm. Und ein guter Freund hat sich dafür bereit erklärt, die Vaterschaftsanerkennung zu machen. Also die offizielle Vaterschaftsanerkennung. Richtig, beim Jugendamt und allem drum und dran. Aber dein jetziger Freund denkt immer noch, dass dieses Kind Produkt einer Vergewaltigung ist, einer Vergewaltigung ist. Richtig. Mhm. Warum hast du denn, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, deinem jetzigen Mann diese Version gesagt? Warum ist das? Weil ich zu meinem Sohn irgendwo nicht stehen kann, weil ich das damals nicht verknusen konnte, mit meinen 17 Jahren ein Kind zu kriegen, wo mein damaliger Freund mich verlassen hat für eine jüngere Frau. Das Kind ist jetzt wie alt? 11 Jahre. 11 Jahre schon. Und er fängt an, Fragen zu stellen, und natürlich will er auch seine Mutter wiedersehen, weil ich habe ihn bis zum 5. Lebensjahr großgezogen. Also es sind verschiedene Lügen. Die Lüge deinem Kind gegenüber? Ja, mein Kind... Also mein Kind erkennt meinen guten Freund an als Vater. Gut, aber er kennt das nicht anders. Ja gut, aber es ist ja eine Lüge, ne? Das ist richtig. Und mein damaliger, also beziehungsweise mein bester Freund so gesehen, möchte natürlich, dass mein Sohn auch weiß, wer sein wirklicher Vater ist. Also Lüge irgendwann. Und Komplikationen über alles, ne? Richtig. Jetzt ist leider die Sendung zu Ende. Aber ich mache dir ein Angebot. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Damit wir nochmal miteinander reden können, ja? Bis gleich, alles Gute. Tschüss. Klar, danke. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen um 1 Uhr. Schöne gute Nacht. Ciao.